Erster 3 Jahre lang gab es keinen Krieg zwischen Aram und Israel. Zweiter im dritten Jahr besuchte König Josaphat von Juda den König von Israel. Dritter der König von Israel sagte, Ramot gehört uns. Warum tun wir nichts gegen Aram? Vierter er fragte Josaphat, kämpfst du mit mir? Josaphat sagte, mein Volk ist wie dein Volk. Fünfter Josaphat sagte aber, frage zuerst Gott, was er dazu sagt. Sechster der König rief 400 Propheten. Sie sagten, geh hin. Gott gibt dir den Sieg. Siebter Josaphat fragte, gibt es hier keinen anderen Propheten von Gott? Achter der König sagte, es gibt noch Micha. Aber er sagt immer Schlechtes über mich. Neunter der König rief einen Diener. Er sagte, hol Micha schnell her. Zehnter die Könige saßen auf ihren Thronen. Alle Propheten redeten vor ihnen. Elfter Zedekia machte sich Hörner aus Eisen. Er sagte, damit wirst du die Feinde schlagen. Zwölfter alle Propheten sagten das Gleiche. Sie sagten, du wirst in Ramot gewinnen. Dreizehnter der Bote sagte zu Micha, alle sagen Gutes. Sag du auch etwas Gutes. Vierzehnter Micha antwortete, ich sage nur das, was Gott mir sagt. Fünfzehnter der König fragte Micha nach dem Krieg. Micha sagte zuerst, geh und gewinne. Sechzehnter der König sagte, sag mir nur die Wahrheit im Namen Gottes. Siebzehnter Micha sagte, ich sah Israel wie Schafe ohne Hirten. Gott sagte, geht nach Hause. Achtzehnter der König sagte zu Josaphat, er sagt immer nur Schlechtes über mich. Neunzehnter Micha sagte, höre Gott zu. Ich sah Gott auf seinem Thron sitzen. Zwanzigster Gott fragte, wer will Ahab täuschen? Er soll in Ramot sterben. 21. Dann kam ein Geist vor Gott. Er sagte, ich werde ihn täuschen. 22. Der Geist wollte die Propheten anlügen lassen. Gott sagte, du wirst Erfolg haben. 23. Gott hat eine Lüge in deine Propheten gelegt. Er hat Unglück geplant. 24. Zedekia schlug Micha ins Gesicht. Er fragte, wie redet Gott durch dich? 25. Micha antwortete, du wirst es sehen, wenn du dich verstecken musst. 26. Der König sagte, bringt Micha zum Chef der Stadt und zum Prinzen. 27. Sperrt ihn ein. Gebt ihm nur wenig Brot und Wasser, bis ich komme. 28. Micha sagte, wenn du gesund zurückkommst, hat Gott nicht durch mich gesprochen. 29. Der König von Israel und Josaphat zogen in den Krieg nach Ramot. 30. Ahab verkleidete sich für den Kampf. Josaphat trug seine normalen Königskleider. 31. Der König von Aram wollte nur gegen den König von Israel kämpfen. 32. Die Soldaten sahen Josaphat. Sie dachten, er sei Ahab. Aber Josaphat schrie laut. 33. Die Soldaten merkten den Fehler. Sie hörten auf, Josaphat zu jagen. 34. Ein Mann schoss einen Pfeil ab. Er traf Ahab genau zwischen die Rüstung. 35. Der Kampf war sehr schlimm. Ahab starb am Abend in seinem Wagen. 36. Bei Sonnenuntergang riefen die Soldaten, jeder soll in sein eigenes Land gehen. 37. Der König war tot. Sie brachten ihn nach Samaria und begruben ihn. 38. Sie wuschen den Wagen. Hunde leckten das Blut, wie Gott es gesagt hatte. 39. Alles andere über Ahab steht in den Büchern der Könige von Israel. 40. Ahab starb und sein Sohn Ahasja wurde der neue König. 41. Josaphat wurde König von Juda. Das war im 4. Jahr von Ahab. 42. Josaphat war 35 Jahre alt. Er regierte 25 Jahre lang in Jerusalem. 43. Er lebte gut wie sein Vater Esa. Er tat, was Gott gefiel. 44. Aber er ließ die Opferplätze auf den Bergen. Das Volk opferte dort. 45. Josaphat hatte Frieden mit dem König von Israel. 46. Alles andere über Josaphat steht in den Büchern der Könige von Juda. 47. Er entfernte die schlechten Leute aus dem Land. 48. In Edom gab es keinen König. Ein Beamter regierte das Land. 49. Josaphat baute Schiffe für Gold. Aber die Schiffe gingen im Hafen kaputt. 50. Ahasja wollte seine Leute mitschicken. Aber Josaphat wollte das nicht. 51. Josaphat starb. Sein Sohn Joram wurde der neue König von Juda. 52. Ahasja wurde König von Israel. Er regierte 2 Jahre lang in Samaria. 53. Er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Er lebte wie sein Vater. 54. Er diente dem Gott Baal. Er machte Gott zornig, genau wie Ahab.